In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder... Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Ich werde an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann wieder davonfliegen. Ich freue mich total drauf. Herzlich willkommen zu Das Ferngespräch. Diesmal mit Alexander in Nepal. Grüß dich, Alexander. Grüß dich, Dirk. Wo genau bist du jetzt eigentlich? Ich bin momentan in Bhaktapur in Nepal. Wir haben ja das letzte Mal, da warst du ja gerade ganz frisch angekommen in Nepal. Da haben wir miteinander telefoniert. Und also ich erinnere mich noch, dass am selben Tag über Facebook von dir die Nachricht reinkam, dass die nächste Folge spannend werden würde, weil dann könnten wir darüber sprechen, wie man in Nepal ohne Geld auskommt. Und seitdem versuche ich mir vorzustellen, was eigentlich passiert ist. Erleuchte uns. Ja, besser gesagt, ohne Kreditkarte, ja. Ich weiß nicht, ob sie geklaut wurde oder ob ich sie verloren habe, keine Ahnung. Ich habe sie immer in der Hosentasche, weil ich denke, da ist der sicherste Platz und da ist sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr drin und ich habe sie auch schon sperren gelassen. Ja, und es ist gar nicht so einfach, an eine Kreditkarte im Ausland ranzukommen, kann ich dir sagen. Weil ich habe ja keine Adresse hier, ja. Und ich bleibe ja nie länger an einem Ort, ja, von dem her ist es gar nicht so einfach. Also ich habe sie jetzt sperren lassen und die neue Karte wird jetzt zu meinen Eltern geschickt, weil von Visa, die schicken die Karte nicht ans Ausland, wenn man da nicht selber eine Adresse hat. Mhm. Genau, also ein Versand ins Ausland ist durch Visa nicht direkt möglich. Das heißt, die schicken die Karte jetzt zu meinen Eltern, da ist sie mittlerweile angekommen. Und meine Eltern schicken sie mir dann nach Hanoi in Vietnam, wo ich dann ab Donnerstag sein werde, ja. Und dann hoffe ich, dass die Karte dort ankommt. In der Zwischenzeit setze ich dann das Limit auf null. Das heißt, man kann mit der Karte nichts abheben oder nichts einkaufen. Und wenn ich dann dort bin, setze ich das Limit wieder irgendwie, keine Ahnung, auf 1000 Euro hoch. Und werde sie dann hoffentlich haben und werde ganz normal zahlen können. Ansonsten muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Das ist die Story da dazu. War das deine einzige Kreditkarte? Ja, ja. Ich hab so in der Vorbereitungsphase mir mal überlegt, ob ich zwei Karten mitnehmen soll, vielleicht zwei unterschiedliche, eine Mastercard und eine Visa-Karte, falls ich irgendwo nicht abheben kann. Jetzt hat sich aber rausgestellt, dass man mit Visa eigentlich überall abheben kann. Von dem her habe ich nur eine Karte, die ich eh hatte. Und ich kann aber trotzdem empfehlen, jedem Reisenden, dass er zwei Kreditkarten mitnehmen soll und die an unterschiedlichen Orten aufbewahren soll. Weil es ist schon einfach blöd, wenn man dann keine Karte hat. Ich habe mir jetzt Geld in der Zwischenzeit von der Gruppe geliehen und dann per Online-Banking dann ins Ausland wieder dann zurück überwiesen. Von dem her war es dann ging auch gut, ja. Und ja, es gibt noch eine Notfallgeschichte, wenn man dann wirklich nicht an eine Kreditkarte rankommt. Das ist über die Western Union Bank. Da kann man sich dann Geld hinüberweisen lassen und das Geld dann an einer Bank in irgendeiner Stadt dann abholen. Also das ist sehr, sehr cool dann eigentlich. Das geht innerhalb von 48 Stunden und kostet dann, glaube ich, pro Überweisung 50 Euro ungefähr. Ja. Muss ich jetzt aber allerdings nicht, glücklicherweise nicht machen, ja. Ich war relativ cool. Also ich hab mal gedacht, okay, das ist jetzt ein Problem. Wie wenn du in der Arbeit bist, dann hast du ein Problem und das Problem musst du irgendwie lösen. Und ich habe gedacht, das ist sicher anderen Leuten auch schon passiert und da finde ich schon eine Lösung, ja. Und ja, hat gepasst. Okay. Ich bin einfach irgendwie schon entspannter geworden, ja. Ja, schon voll. Also irgendwie kommt man dann schon durch. Und außerdem, wenn man auf so eine Weltreise, wenn da nichts Unvorhergesehenes passiert, das wäre ja langweilig, ja. Also eigentlich muss ich ja nochmal draußen übernachten irgendwo, wenn ich kein Geld mehr habe und dann irgendwie mich durchschlagen. Und das fehlt ja alles noch. Das muss ja erst noch kommen. Das kann man simulieren. Also kannst du jetzt sofort rausgehen und dich irgendwo in den Straßengraben legen zum Schlafen. Ja. Obwohl, wie ist es denn in Nepal? Ist es da vermutlich kälter als in den anderen Ecken Indiens, in denen du bisher gewesen bist, oder? Es ist ein bisschen kälter, Ich habe noch keine Jacke, ich habe noch so ein Vlies. Ich wollte mir keine Jacke kaufen, weil ich hoffe, dass in Vietnam wieder wärmer wird. Wobei ich glaube, da ist es im Norden auch nicht so warm. Ja, also es ist angenehm. Also man kann hier tagsüber ist es okay und nachts wird halt ein bisschen kälter. Also nachts geht es dann unter 20 Grad runter, so 15 bis 20 Grad, denke ich. Oder eher 15 Grad nachts hier. Und das ist noch anständiger. Okay. Aber also, Nepal ist schon anders wie Indien. Also es ist ein bisschen sauberer. Ja, also die haben so Ansätze von Waste Management. Ich habe da auch extra mal nachgefragt. In so einem Café habe ich eine gefragt, wie es denn ausschaut, so mit Müll, ob die Waste Management haben. Hat sie mich erst so ein bisschen verdutzt angeschaut. Und dann hat sie mich so ausgelacht und hat dann habe ich mir schon gedacht, was für eine blöde Frage. Natürlich hatten die sich ja irgendwie ein Waste Management. Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt Leute, die vergraben entweder den Müll in ihrem Garten oder irgendwo halt. Ja, und die anderen Leute, die verbrennen ihn dann. Und so ist es dann auch. Also wenn man hier die Straßen entlang läuft, gibt es ja immer so kleine Feuerchen und da brennt dann halt immer der Plastikmüll. Und dementsprechend riecht es dann auch. Also es ist da, also ich kann es nicht mehr riechen, ehrlich. Das ist immer diese Dämpfe von verbranntem Plastik, ja, das du dann in der Nase hast. Also du willst eigentlich nicht mehr atmen, ja. Aber du musst dann halt, ja. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben diese Atemschutzmasken an. Und ich habe mir gedacht am Anfang, ich ziehe sowas nicht an, ja. Ich will die volle Erfahrung in meinem Körper spüren. Aber mittlerweile, also ich hätte ich mir doch so ein Ding kaufen sollen. Also es ist ja schon echt schrecklich, zumindest in den großen Städten, ja. Also Nepal ist sogar noch ein bisschen, die Leute sind ja noch ein bisschen ärmer als in Indien. Also das Bruttoinlandsprodukt pro Person pro Jahr liegt, glaube ich, bei zwischen 1.000 und 2.000 Dollar oder Euro, sowas rum. Sprich, ja, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, was in Deutscher an Inlandsprodukt auf die Waage bringt, ja. Und ja, das ist schon krass. Also die leben zum Teil wie vor 50 Jahren. Ja, das heißt, wenn man hier mal ein bisschen aufs Land geht, dann machen die Landwirtschaft wird alles händisch oder meistens händisch gemacht. Das heißt, die säen da von Hand die Samen aus. Das Korn wird mit der Sichel geerntet. Und also wirklich alles mit der Hand gemacht. Und es ist schon irre, wenn man das sieht. Das ist wie so eine Zeitreise. Ja. Und die Leute an sich, ich finde sie ein bisschen angenehmer wie die Inder. Die Inder sind sehr aufdringlich und aggressiv, habe ich sie so wahrgenommen, weil sie wollen dir einfach immer was verkaufen. Also, und die Inder, die Nepalesen, die haben eben ein bisschen weniger, aber sind dafür irgendwie vom Naturell her ja, etwas freundlicher habe ich sie so wahrgenommen. Es ist auch wieder nur eine persönliche Sicht und vielleicht gibt es auch andere Ecken, wo es natürlich ganz anders ist, ja. Du bist in Lumbini angekommen gewesen, ja? Klingt fast ein bisschen italienisch. Lumbini. Wie waren denn dann so deine Stationen? Genau, also ich habe, also die erste Stadt war Lumbini, das ist praktisch gleich nach der Grenze, so eine der ersten Städte. Das ist die Geburtsstätte von Buddha auch. Und ansonsten gibt es eigentlich nichts großartig zu sehen. Ist auch kein großer Tempel, der da ist. Die nächste Station war dann Chitwan, Pokhara, Kathmandu und jetzt eben Bhaktapur. Genau. Warst du die komplette Tour jetzt mit deiner Reisegruppe unterwegs oder habt ihr euch irgendwann auch wieder voneinander getrennt? Genau, also bis Kathmandu, also bis zur vorletzten Station bin ich mit der Reisegruppe unterwegs gewesen und jetzt nach Bhaktapur bin ich dann alleine gefahren. Genau. Okay. Und ja, die Städte, wie gesagt, Lumbini, gibt es nichts Großartiges. Und in Chitwan, da gibt es einen großen Nationalpark und sehr viele Freizeitaktivitäten von Kanufahren, Rafting, Safari eben und so weiter. Und wir haben uns da so ein bisschen aus der Gruppe, hab ich mich ausgeklinkt mit vier anderen, weil wir alle schon Safari erfahren waren und haben dann gesagt, okay, wir machen was auf eigene Faust und unser Guide hat dann gesagt, ja, da gibt es aber nichts zu sehen und wir haben gesagt, ja, wir gehen trotzdem. Ja. Und dann sind wir einfach so losgeschlendert in Chitwan und waren dann einfach, wie ich vorhin erzählt habe, so bei den totalen Locals dann, ja, in so einem so einem uralten Dorf, ja, wo alles noch wie vor 50 Jahren ist. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie die da leben, ja. Und dann sind da Kinder auf uns zugesprungen, ja, und wollten mit uns Fotos machen und sind an uns drangehängt. Das ist einfach wie wenn Außerirdische da kommen, ja, weil die kennen sowas nicht. Die kennen nur die Gesichter der Einheimischen, und sobald da jemand kommt, der eben eine andere Hautfarbe hat, dann ist das doch was total abgefahren ist. Und dann haben wir eben erst so Kinder da getroffen, und dann sind wir noch an der Schule vorbeigelaufen, und dann haben wir einfach beschlossen, okay, wir gehen jetzt in die Schule rein, und da habe ich auch so einen kleinen Clip online gestellt, und das war auch der Wahnsinn, ja. Also du wirst da einfach, die Kinder, die strahlen dich an, ja. Das ist pure Freude, das ist eine Explosion. Und das ist auch auf uns übergesprungen. Danach sind wir rausgekommen und haben gesagt, das war eines der größten Erlebnisse in unserem Leben, ja. Diese Offenheit, da ist nichts gespielt auch mit den Kindern, ja, sondern die sind einfach noch so unverdorben, ja, und so offen und ehrlich, ja, die zeigen ihre Gefühle, ja, und dann fällt es einem auch selber nicht schwer, da selber auch Gefühle zu zeigen. Also wir waren danach absolut aufgeladen, das war ein Chit-Fan, das war super, ja. Also es war echt so ein Wahnsinnstag, ja. Am Abend sind wir dann noch auf so ein Festival gegangen, wo auch nur Locals waren. Und haben mit denen dann getanzt, und jeder wollte mit uns sprechen und uns an den Händen halten, mit uns tanzen. Und ich habe dann mit einem so 16-Jährigen, glaube ich, so alt war ungefähr, mit dem habe ich dann getanzt. Der hat meine Hände so genommen, und mir war das eher so ein bisschen unrecht, das eher so ein bisschen, habe ich so ein bisschen komisches Gefühl dabei gehabt. Ja, wenn so ein Kerl halt deine Hände nimmt und mit dir tanzt, ja, die Nepalesen sind ein bisschen anders, ja. Und die Inder auch, ja, für die so körperliche Nähe zwischen zwei Männern jetzt nicht so ungewöhnlich ist, ja. Die Inder zum Beispiel, die gehen Hand über die Straße. Das sind zwei Männer. Also das hat nichts mit Schwulsein zu tun. Und in Nepal ist es auch so. Also das ist ganz anders als in Deutschland. Wenn in Deutschland zwei Männer Hand in Hand über die Straße gehen, dann denkt man halt, ja, die ist jetzt auch nicht schlimm, ja, die sind halt schwul oder sowas. Aber man wird jetzt nicht denken, dass die beide jetzt nicht schwul sind und einfach sich so an der Hand halten oder sich im Arm halten. Ja, und das ist doch ganz normal. Und dann habe ich halt mit dem getanzt, und dann schreit er zu, I love you. Und dann haben wir gesagt, komisch. Dann habe ich zurückgeschrieben, I love you too. Ja, so, ja, halt einfach so, ja, so, einfach so die Emotionen frei rausgelassen. Ja, total super, ja. Mega Tag war das. Das war ein Chitran, ja. In Indien habe ich dort einen Schwulen kennengelernt. Ich habe erst nicht gewusst, dass er schwul ist. Und dann habe ich den halt gefragt, hey, du, sag mal, sind die alle schwul? Gibt es in Indien viel mehr Schwule, weil die sich alle in der Hand halten? Und dann hat er gesagt, nee, das ist hier ein kulturelles Ding. Und hat mir dann erzählt, dass er schwul war. Ich bin da so ein bisschen ins Fettnäpfchen reingetreten. Es war dann nicht schlimm, ja, der hat mir das nicht übel genommen. Ja, aber der hat mir das dann erklärt, dass es eben eine kulturelle Sache ist, ja. Die kraulen sich dann auch mal am Ohr oder sowas gegenseitig. Also das ist einfach so, das ist einfach was anderes. In Deutschland ist es ja auch so, dass so Mädchen zum Beispiel, die sieht man ja auch öfters mal Hand in Hand über die Straße gehen. Die sind ja auch nicht lesbisch. Ja, gut, aber war auf jeden Fall großartig. Ihr habt gefeiert. In Nepal gibt's auch keinen Alkohol, oder? Also genau, das habe ich das in Indien schon erzählt. Also die Inder, die gehen nicht richtig aus, und die trinken auch so gut wie keinen Alkohol. Und Nepal trinken sie mehr. Aber in Nepal, da ist um 12 oder spätestens, also aller spätestens um 1 ist da Schicht im Schacht. Da geht nichts mehr. Da gehen überall die Lichter an. Also die gehen einfach nicht so aus, ja. Das ist da, die haben da Sperrstunde, und später kann man da nicht mehr feiern. War eigentlich Nepal auch britische Also Kolonie? Deutschland, ich glaube, Nepal wurde noch nie so richtig überfallen oder sowas. Okay. Da ist ja wahrscheinlich nichts so Großartiges zu holen gab. Weil also ich dachte da nur gerade dran, weil da gab es ja bis vor gar nicht so langer Zeit ja auch die Sperrstunde um 11 Uhr allerdings schon. Ich fand das seinerzeit in London mal Okay. sehr befremdlich, als ich da mit allen weggegangen bin und plötzlich macht so puff und das Licht ist an um 11 Uhr. Ja, das ist abgefahren in London, gell? Das habe ich mir auch gedacht. Weil, Habe ich also auch mal jetzt einen ist ja nicht riesentollen. mehr, aber war mal. Aber in London ist meistens noch um 12, glaube ich. Außer ausgewählte Orte. Also in der Innenstadt oder sowas gibt es ein paar Locations, wo es länger gefeiert wird, aber das meiste ist da um 12 immer noch dicht. Die haben halt noch, ja, die benehmen sich halt noch richtig. Die lassen nicht so die Sau raus wie wir Deutschen immer. Bisschen die Puppen. Naja. Na gut, okay. Also Okay. die, du hast sozusagen Freunde gefunden und richtig toll gefeiert. Warum gibt's davon eigentlich kein Video? Ja, ich habe, die kann man nicht zeigen, glaube Okay. ich. Ja. Danach ging es Ja. nach Pokhara. Genau, Pokhara. Ja, da, genau, Pokhara, was waren da eigentlich? Da hat man ziemlich viel Zeit für uns selbst. Sind dann mal so ein bisschen Ruderboot gefahren und auf den Berg hochgeklettert. Aber das war's schon. Ich fand es nicht so ganz großartig, ja. Und dann sind wir eben weiter nach Kathmandu. Und Kathmandu war ich dann eben auch ein paar Tage, ist ist eine sehr große Stadt, auch immer mal versmogt. Und ja, gibt es eben auch viele Tempel und so weiter. Ja, wie gesagt, das Nightlife ist um 12 Uhr ist da dicht. Und nach 2 Tagen habe ich dann aber beschlossen, okay, mir reicht jetzt das irgendwie. Ich bin so ein bisschen Sightseeing müde geworden. Ja. Also ich habe jetzt so die letzten 2 Monate eigentlich so jeden Tag immer so Programm gehabt, einfach immer über TripAdvisor, über meine Travel Guides, immer nachzuschauen, okay, was ist in der Stadt das Highlight, was muss ich gesehen haben und so weiter. Bin dahin gehetzt, dass ich möglichst alles abgrase, ja. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, so die letzten Tage, nee, ich muss jetzt mal ein bisschen ausspannen von der Weltreise, ja. Das ist ja viel zu anstrengend, ja. Und hab dann beschlossen, dass ich in das Kloster Kopan gehe. Das ist in Kathmandu, so ein bisschen außerhalb. Oft liegt so auf dem Berg oben. Und habe da mich für 3 Tage eingemietet. Und das war eine abgefahrene Erfahrung, ja. Also ein buddhistisches Kloster ist es. Und also es ist natürlich eine ganz Basic-Unterkunft. Ja, das heißt, du hast da eine Holzbritsche und die Matratze die war verdammt hart. Ich glaube, da war nur Stroh drin. Ja. Und es gibt eben keine Heizung, das Wasser ist immer kalt. Ja, ganz normales, so ein französisches Klo, wie es eben da überall gibt. Und das Essen gibt zum Frühstück dann immer so einen leicht gesüßten Haferschleim und einen Tee. Und zum Mittagessen gibt es dann auch immer halt, also die Mahlzeiten sind alle sehr einfach, ja. Aber es ist okay. Es ist absolut okay. Und da kommt man halt richtig runter. Und so, als ich angekommen bin, ich habe dann noch ein paar andere Leute kennengelernt. Und da war so, ja, was tun wir jetzt hier? Jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir ja meditieren und wir müssen jetzt was lernen und wir müssen uns selbst finden und wir müssen die Erleuchtung finden, so im Kloster. Und mit der deutschen Gründlichkeit oder der europäischen, ja, will man natürlich dann irgendwie da so alles ganz schnell haben, ja. Und die erste Übung war dann eigentlich erstmal so für uns, dass wir einfach jetzt mal ein bisschen runterkommen müssen, ja. Das ging aber allen so. Einfach mal so ein bisschen entspannen und zu so sagen, okay, du hast jetzt keinen Stress, du musst jetzt nicht irgendwie was anschauen. Und wir hatten dann jeden Tag eine Lesson, eine Übungsstunde, also beziehungsweise eine Unterrichtsstunde, wo dann eben bei uns eine Nonne einen Vortrag gehalten hat über buddhistische Grundsätze, die auch in einem ganz normalen Leben umsetzbar sind, ja, wo man einfach dann so mal ein bisschen zu sich selbst nachdenkt. Und das war schon eine echt eine Wahnsinnserfahrung. Ja. Ich habe über sehr viele Dinge nachgedacht und auch diese Mönchsein, ja, am Anfang habe ich mir gedacht, das ist ja total blöd, ja, der verzichtet ja auf alles, ja, der verzichtet auf keine Ahnung, auf ja, eben auch alles, ja, der hat keine Wohnung, der hat eine Mönchsrobe, das ist alles, was er hat. Und Facebook-Account haben die meisten Mönche auch. Aber ansonsten hat so ein Mönch eigentlich so gut wie nichts. Ja, der hat ja, gar nichts. Der hat Sandalen und eine Mönchsrobe, das ist alles. Hat einen Facebook-Account. Habe ich das Ja, richtig die gehört? meisten haben das, ja. Ja, und Handy auch, ja. Also das ist schon erlaubt, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist blöd, die verzichten auf alles. Aber so blöd ist es gar nicht. Also mir kam das Mönchsein gar nicht so vor. Ich habe auch einen kennengelernt, den Tarpa. Also der war früher so ein Rockstar, mehr oder weniger, ist nach Amerika gezogen, hat eine Band gehabt, überall Konzerte gehabt und dann irgendwann mal hat er gesagt, so, die Schnauze voll, jetzt buddhistische Mönche, über ein bisschen Umwege natürlich, ja. Und der hat mir dann mal so erzählt, wie das so alles funktioniert, was die machen. Ich habe auch mal gefragt, ey, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag als Mönch, ja? Betest du den ganzen Tag und so weiter? Und hat er gesagt, ja. Also die haben jeden Tag haben die Unterricht, also die studieren eigentlich, ja, Philosophie und solche Dinge und beschäftigen sich mit sich selbst. Wie werde ich glücklich? Und solche Themen. Darum geht es bei denen. Hat mich sehr beeindruckt. Was hat er denn dann zu deiner Geschichte gesagt? Ich meine, damit bist du ja mal losgeritten sozusagen. Also der, ja, der war total cool. Ja, also dem habe ich das so erzählt und also es war so viele. Ich muss das gerade auch alles sortieren irgendwie. Der Mönch, der entsagt allen diesen Anhängen, Attachments, sagen die immer dazu. Ja, also das heißt, er hat nichts mehr, weil wir denken in der westlichen Gesellschaft mit allem dem, was wir uns kaufen, wie in der letzten Folge besprochen mit den Amerikanern, jeglicher Konsum macht uns ein Stück weit glücklicher, ja. Aber wenn man da mal irgendwie sich versucht, selber zu betrachten, dann macht das eigentlich nur kurzzeitig glücklich, ja. Das ist wie ein Drogenabhängiger, der sich den nächsten Schuss gibt, ja. Der ist kurz, hat er ein gutes Gefühl und dann fällt er wieder tief und dann braucht er den nächsten, ja. Das heißt, wenn ich mir jetzt, wenn mein erstes Auto ein Opel Corsa war und mein nächstes, dann will ich als nächstes Auto ein tolleres Auto haben, dann kaufe ich mir ein 1er BMW und dann denke ich mir auch, der 1er BMW ist jetzt auch ein bisschen langweilig, jetzt will ich aber ein A5 haben, ja, ein Audi A5, weil der ist viel schöner, ja, und größer. Und dann geht es immer so weiter, ja, das hat kein Ende. Und es gibt immer jemand, der besser ist. Das heißt, es ist eine Spirale, wo man, also die Konsumspirale, ich glaube nicht, dass die zum Glücklichsein führt. Das war das eine. Das andere war, er hat eigentlich auch damit zu tun, mit den Sachen, die wir uns kaufen, ja. Also das heißt, wir identifizieren uns damit und versuchen, damit etwas darzustellen. Das heißt, wir bauen um unseren Charakter irgendwas auf und versuchen damit in eine Stellung darzustellen. Und das ist ein totaler Blödsinn. Stell dir mal vor, alles, was wir haben, fällt weg. Was ist denn dann noch da von dem Charakter? Ist da noch ein cooler Charakter da? Ist er dann immer noch der gleich coole Typ? Also ich bin der Meinung, dass man an seinem Charakter arbeiten müsste. Und nicht an dem, was außen rum ist. Das ist total egal. Und deshalb finde ich die Idee des Mönchseins eigentlich, dass man gar nichts besitzt, finde ich total cool. Weil dann muss man sich durch seinen Charakter darstellen. Was hast da du für dich jetzt da rausgenommen? Ich nehme jetzt mal nicht an, dass du Mönch werden wirst, oder? Also diesen Buddhismus, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Also Buddhismus ist jetzt auch, man kann Buddhismus in unterschiedliche Wege gehen. Buddhismus ist wie ein Werkzeugkasten, aus dem man sich verschiedene Dinge rausnehmen kann. Man muss nicht alles glauben, was da erzählt wird, sondern einfach nur Dinge, die man selber für gut erachtet. Und das ist das eine. Also wirklich hilfreiche Tools, die man benutzen kann, wie Meditation und so weiter. Und das zweite ist, dass es einen Pfad gibt, die Buddha als Gott verehren. Und es gibt die Leute, die Buddha als Lehrmeister sehen. Das heißt, die Buddha nie auf die Stufe des Göttlichen stellen. Und das ist mir wesentlich sympathischer. Also ich glaube ja nicht an Gott. Und ich finde die Lehrmeister-Idee eigentlich sehr, sehr toll. Und also ich werde mir den Buddhismus mal genauer ansehen, habe ich beschlossen für mich. Okay. Ja, mein Verständnis war auch, dass das mit den Lehrmeister praktisch der ursprüngliche Buddhismus ist. Also, Buddha selbst hat sich ja nie als irgendeinen Gott angesehen und bezeichnet und auch nie so verhalten, als wäre einer. Ich habe aber vorhin mal kurz die Videoaufnahme gesehen, das heißt, hattest jetzt keine orange Robe an und der Kopf war auch nicht rasiert, das heißt, du schaust dir die Lehre an, aber die vollständige Entsagung von Konsum und Gütern wäre dann doch zu radikal, oder wie? Ja, also momentan kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber wie gesagt, ich finde die Vorstellung eines Mönchseins nicht mehr so absurd, wie ich sie mir mal früher vorgestellt habe. Ist denn dieses Kloster so ein malerischer Ort des Rückzugs gewesen? Und es war schon sehr traditionell. Ja, die haben da diese Tempelanlagen, die sind immer rund und dann kann man da immer drum rumlaufen. Also man kann dann praktisch stundenlang im Kreis laufen und dann eben vor sich hin meditieren. Also es gibt ja auch so eine Gehmeditation und dann einfach im Kreis geht. Also die sind meistens rund. Und ich habe dir auch eine E-Mail geschickt mit einem Ton. Hast du die da? Natürlich. Das war eine Essensmeditation. Die haben während dem Essen haben die meditiert oder davor oder danach und die haben dann eben immer ihre Köpfe und ihre Körper dann hergewegt. Also es war, ich habe es nicht ganz durchschaut, was es da ging, aber es war sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und das Geräusch fand ich auch. Das ist jetzt beim Essen, oder wie? Wow. Abgefahren, oder? Abgefahren. Was haben die da gerufen? Weißt du das? Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich glaube, geht auch da eher um die Meditation, dass man wie so in Trance verfällt. Ja, das ist einfach, es ist vermutlich auch, das hat sich immer sehr sich wiederholend angehört. Also ich glaube, das ging da nicht um einen speziellen Inhalt, ja. Dann ging es weiter nach Bhaktapur. Da bist du jetzt gerade. Nee, doch, genau. Genau, Wie ist Bhaktapur? da bin ich. Genau. Bhaktapur ist auch, also ist eine, da gibt es wenig Umweltverschmutzung, weil die ganze Innenstadt ist, glaube ich, Weltkulturerbe. Und von dem her dürfen da keine Autos rein, es ist sauber, die Luft ist einigermaßen rein. Und also ich genieße es hier. Es ist einfach ruhiger und es ist einfach mal so ein bisschen ausspannen von der Hektik der Großstädte aus Indien und aus Nepal, ja. Und ja, hier auf Dachterrassen bin ich gewesen, auf verschiedenen, einfach mit einem Weitblick in die Berge. Also es sind ja überall Berge ringsrum. Und ja, habe wieder zu zeichnen angefangen, was ich auch im Studium schon früher gemacht habe. Ja, einfach mal wieder so, ja, Zeit für mich, ja, ist super, macht super Spaß. Und morgen werde ich auf eine große Wandertour gehen, zweitägig. Einfach einen Berg hoch und dann hat man dort, sagte man mir, einen wunderschönen Ausblick auf das Himalaya-Gebirge beim Sonnenaufgang. Das muss der absolute Wahnsinn sein. Werde ich dann auch Bilder einstellen. Ja, genau. Und dann am nächsten Tag wieder zurücklaufen und dann geht es eben am Mittwoch weiter nach Hanoi, Vietnam. Okay, das heißt, Bhaktapur hat auch einen Flughafen. Nee, da fahre ich dann zurück nach Kathmandu. Das sind ungefähr, ja, ist eine halbe Stunde Fahrt mit dem Taxi und ja, das ist absolut normal. Wow, ja, ich bin, also auf Nepal bin ich ja offen neidisch. Ich würde ja auch sehr gerne mal in der Nähe vom Himalaya sein. Muss mal Ja, also Planungen das ist auch anschauen. Wahnsinn. Also gerade zum Beispiel in Bhaktapur ist es jetzt. Es war Wahnsinn auch, weil diese Altstadt ist wahnsinnig gut erhalten und das sind Gebäude, das ist sowas von wunderschön. Also diese Fensterrahmen, die sind alle geschnitzt aus Holz, so wunderschön verziert. Es gibt hier wahnsinnig viele Tempel, auch mit den Holzschnitzereien. Die Steine sind behauen. Es steckt hier unglaublich viel Handwerk drin. Ja, also es ist also aber alles noch aus der alten Zeit, ja, aus der neuen Zeit kommt wirklich nichts mehr Gutes. Auch die haben irgendwie auch den Sinn nicht mehr dafür, ja. Das heißt, die Elektroleitungen werden einfach an das alte Holz hingetackert, ja, und einfach dann werden da 30 Kabel an der Fassade entlang gezogen. Ich denke mir, wow, das ist eine wunderschöne Fassade, das kannst du doch nicht machen. Führ sie irgendwo anders, im Boden, auf dem Dach irgendwo. Aber nagel sie nicht an das schöne Holz ran, ja. Also das ist wirklich traurig. Ja, auch das Leben hier in der Stadt so, ich habe so das Gefühl, das Das ist ein bisschen arrogant vielleicht, aber ich habe so das Gefühl, dass hier auch einfach eine andere Arbeitsmoral da ist. Das heißt, wenn man hier durch die Stadt geht, dann gibt es hier immer solche, ja, wie so Arkaden, wo man sich reinsetzen kann. Und da sitzen dann eben einfach immer die ganzen Männer und rauchen da, trinken Tee und spielen Spiele und reden. Aber irgendwie so, dass da jemand arbeitet, hat man nicht so wirklich das Gefühl, ja. Und die könnten wirklich extrem viel mehr aus sich machen. Ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, weil ich denke gerade so drüber nach, woran könnte es liegen. Und in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir ein paar Sachen zu Nepal angeschaut und ganz generell ist ja in Nepal im Moment recht instabil, was die politische und innenpolitische Lage angeht. Also es gibt auch Teile des Landes, in denen gekämpft wird. Und Ehrlich? also gekämpft, in denen es immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt. Und ich hatte jetzt vor, dich zu fragen, ob man das eigentlich bemerkt, aber deine Reaktion sagt mir, nein, du bemerkst davon nichts, gell? Also ich habe, also was ganz krass ist, es gibt hier immer Stromausfälle. Das heißt, für 4 bis 8 Stunden oder sowas, fällt dann einfach immer wieder der Strom aus, weil die es nicht geschafft haben oder es versäumt haben, ihre Kraftwerke zu warten. Und deshalb sind es derzeit 5 Kraftwerke, glaube ich, nicht mehr in Betrieb. Und das heißt, die haben nicht mehr genügend Strom für das ganze Land. Und was machen sie? Die switchen den Strom von einer Stadt in die andere. Das heißt, wenn eine Stadt Strom hat, muss die andere Stadt den Strom abschalten. Und die Leute leben dann eben hier mit Batterien, mit Notstromgeneratoren und so weiter. Und also das ist fatal. Das ist echt fatal. Du musst mal vorstellen, ja, wenn der ganze Strom ausfällt. Aber, Ja. also, ja, Aber was? den Bogen, den ich halt gerade schlage, ist, wenn du sagst, du siehst die Leute rumsitzen und nichts arbeiten und das kombiniere mit innenpolitisch geht der Pogo ab. Wahrscheinlich heißt das auch, dass du keine Garantien darauf hast, dass du wirklich auch bezahlt wirst für deine Arbeit, dass nicht klar ist, ob das, was du gerade tust, wirklich sinnvoll ist oder nicht morgen schon wieder von der jeweils anderen Fraktion kassiert wird. Und ich glaube, das relativiert dann vermutlich den einen oder anderen Aspekt ein bisschen. Ja, kann sein, ja. Also was ich gehört habe, ist, dass die Politiker angeblich sehr korrupt sein sollen. Also das wurde mir nur so gesagt und dass die eben halt nur auf ihr eigenes Wohl aus sind und dass das Wohl des Volkes also nicht so berücksichtigt wird, wie es eigentlich berücksichtigt werden sollte, ja. Du hast jedenfalls den friedlichen und in weiten Teilen auch fröhlichen Teil Nepals zu Gesicht bekommen. Das ist doch großartig. Und Ja, also auf jeden Fall. Also ich genieße Nepal sehr und ich freue mich auch morgen schon auf die Wanderung, einfach mal wieder mich bewegen und die Ruhe der Berge so genießen. Das ist wahnsinnig schön, wenn man oben auf dem Berg ist und dann runtersehen kann und also mich beruhigt es unglaublich, oben zu sein und runterzuschauen. Also es hat beides was. Wenn man, also ich hätte ja vielleicht ein Haus auf dem Berg oben, also die höchste Position und dann gleichzeitig noch ein Haus am Meer unten. Das wäre eigentlich perfekt. das heißt wahrscheinlich, dass man sich in Neuseeland niederlassen sollte oder so, wo man dann beides haben kann. Haus am Berg mit Blick Ja. aufs Meer. Ja. Gut, ich glaube, du wirst jetzt dann gleich aus deinem Flur rausgekickt, an dem du sitzt. Ja. Die sind hier alle schon ein bisschen nervös und laufen hier die Treppen hoch und runter. Genau. Ich find's klasse, dass das jetzt nochmal geklappt hat und auch noch in ganz ordentlicher Qualität, glaube ich, geklappt hat. Ja. Dann dir viel Spaß noch beim Wandern und viele tolle Erlebnisse und wir sprechen uns dann das nächste Mal aus Vietnam, oder? Ja, genau. Alles klar. Pass auf dich auf. Ciao. Danke, ciao. Meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Kannst auch Zigarrendreher in Kuba werden. Ja, warum nicht? Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich träume das und ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch.